Pogo Radio, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk mit Anarchie und Bier. Ja. Fangulo. Skrupellose Bullen, rassistische Kontrollen, ein weiterer Fleck auf der blutgedrängten Wäsche der SPD. Schatten, Bürokraten, Handel, Handel, Investoren, werde ich reich genug? Es wird verdrängt oder abgeschoben. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 30.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Nils von der Punkstelle. Eigentlich wäre dein Kompagnon, dein Teamkollege, der andere Nils, der schöne Nils auch hier, aber er hat sich leider verspätet. Wahrscheinlich ist er in der Schneewehe, Schneeböe oder sonst irgendwo hängen geblieben. Der Schnee glaube ich nicht gerade hier in Köln, ne? Aber könnte schon sein. Also wer weiß, wo der wieder unterwegs ist. Ja, aber so macht es das auch irgendwie leichter. Irgendwie, wenn du jetzt von Nils sprichst, weißt du wieder, wer gemeint ist. Ja. Oder ich kann auch gerne den anderen Nils mitspielen irgendwie. Ja, und dann kein Problem. Sagst du einmal, mit wem du gerade sprechen willst. Ich denke, ich werde den gut vertreten können. Oder dann denke ich auch. Einmal der schöne Nils und der wahre Nils. In einer Person. In einer Person, genau. Ja. Ja, wunderbar. Ja, heute das Lied, das gerade eben lief, war von Loser Youth von ihrem Album Living La Vida Loca. Das Lied hieß Gefahrengebiet. Heute habe ich mir gedacht, ich spiele mal alle Lieder, die 2015 erschienen sind. Ja, ich habe gerade schon in die Playlist reingeguckt. Ja. Das wird eine gute Sendung, glaube ich. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass doch ganz gute Sachen so erschienen sind. Da sind echt ein paar gute Lieder dabei. Ich habe gesehen, irgendwie Ox-Fanzine, die haben irgendwie auch, jeder Schreiber hat da irgendwie die besten Platten aufgeschrieben von 2015. Nein. Ich hab auch gedacht, oh, da könnte ich mir ein paar Ideen klauen. Ja. Ja. Ist aber nicht so. Nämlich viele Sachen, die haben einfach nur aufgeschrieben, was sie gut finden. Aber viele Sachen sind halt auch schon vor vielen, vielen Jahren erschienen. Nee, ich glaube, das war gemeint nein. Das Beste aus 2015, nein, oder? Nein. Auf jeden Fall kann ich da die meisten Sachen überhaupt gar nicht. Ich habe das recherchiert, da waren ein paar Sachen drin gestanden, die haben 2015 überhaupt nichts rausgebracht. Na, das ist die ja fanden dreist. Einfach nur, was sie halt so gut finden. Okay. Ja? Ja, das geht nicht. Also da hast du dir auf jeden Fall mehr Mühe gemacht. Also ich wollte garantiert, das sind alles Songs heute nur von 2015. Ich wollte halt auch so gucken, was die Konkurrenz so macht, ne? Wenn man von Konkurrenz sprechen kann. Genau, ja. Ja. Wann bringst du mal wieder mit deiner Band ein Album raus? Mit meiner Band? Alkohol und Socken, oder? Reunion oder was? Genau, ja. Ihr spielt bei Punk im Pott 2017, nee, ich ne? Spiele, oder ich spiele ja bei Rassenschande mit. Ach, Rassenschande, ja, genau, das ist aber, das Bandprojekt, ne? Ja. Wir haben schon gute Ideen, aber... Und eine Facebook-Seite mit 17 Fans, ne, oder? Ja. Ja, und wenn ich kein Fan mehr wäre, sind es noch 16, glaube ich, ne? Ja. Ja. Aber ich denke mal, unsere Zeit wird kommen. Wir sind halt einfach noch nicht reif. Nee, ich glaube auch mit dem Namen, das ist momentan schwierig irgendwie. Also damit werden wir keinen Erfolg haben. Ja. Rassenschande. Ja. Eine Schande für die Deutschbank-Szene. Der Hoshi, hilf mal wieder auf die Sprünge. Was ist denn eure persönliche Top-Releases 2015, Rüdi und Nils? Was sind dein, ja, also wir haben ja hier die Liste vor uns liegen, ne? Was alles dieses Jahr so rauskam. Ich würde mal sagen, also Loser Youth liegen ganz weit vorne. Fucking Angry hat mich etwas enttäuscht, obwohl ich die Band ja eigentlich sehr gut finde, aber da ist eigentlich kein so ein richtiger Kracher dabei, wie auf dem Demo. Ich habe die Platte irgendwie, glaube ich, gar nicht gehört oder gar nicht bekommen irgendwie und ich habe nur die Band gesehen und großartig, also stand bei mir auf jeden Fall mit weit oben dabei. Ging um die Top Releases. Ja, du meinst, das hast du live gesehen halt, ne? Ja. Aber da spielen wir auch noch einen Song von, würde ich vorschlagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Was gibt's denn sonst noch so, was so rauskam? Euro, die Platte, die war irgendwie ganz angenehm. Habe ich mir gekauft, war ich auf einem Konzert und so, muss man ein paar Mal hören, aber wirklich eigentlich sehr gelungen. Wirklich ein cooles Album. Ich, sag mal, hat nicht auch Pasco irgendwie in diesem Jahr irgendwie was rausgebracht oder war das im letzten Jahr die Dine der Party oder wie ist das? Dine der Party ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, ne? Also man täuscht sich da manchmal, aber ich denke mal, die ist älter. Das letzte, was ich mir, glaube ich, gekauft habe, war Steak Knife irgendwie und die ist echt grandios. Die hast du aber nicht in der Liste drin stehen, ne? Ja, stimmt, Steak Knife, da habe ich aber bloß ein Lied irgendwie. Und ich das haben wir auch schon gespielt. Das hat mich nicht so irgendwie vom Hocker gehauen. Sind gut. Das ist eine gute Liveband. Kann man nichts sagen. Ja, die spielen im April im Gebäude 9, glaube ich. Ne? Da Ach so, ist ein großes 20 Jahre, Rookie, genau, 20 Jahre Rookie. Ja, und der Jürgen macht das netterweise in Köln auch und nicht in Hamburg. Ja. Und da ist alles dabei. Irgendwie Steak Knife, Pasco und Illegale Farben und was denn noch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. In Hamburg, besorgen. In Hamburg arbeiten, in Köln feiern. Ja. Tja, was steht denn hier noch? Nils, du hast dich in deiner letzten Folge auf Steak Knife gefreut. Wie ist denn deren neues Album? Okay, ja, habe ich ja schon gesagt. Ah, also ja, es ist wirklich gesagt, großartig. Mhm. Also kann ich sehr weiterempfehlen. Ja, hörst du das auch so daheim irgendwie in der... Ich höre zu Hause tatsächlich nicht allzu viel irgendwie so Punk, aber die Platte lief bei mir echt ziemlich lang. Ja, du hörst nicht so viel Punk, was hörst du sonst? Gar nichts. Andrea Berg oder komm nicht dazu irgendwie so. Ja. Zu Hause höre ich tatsächlich nicht so viel. Also ab und zu wirklich mal so Pogo Radio oder so ein paar Sendungen oder so. Aber dass ich jetzt nur zu Hause irgendwie jetzt so Alben anhöre oder irgendwie so, das kommt selten vor. Deswegen lege ich auch gerne mal im Sonic Ballroom auf, dann kommt man mal dazu, irgendwie unterschiedliche Stücke irgendwie zu hören und zu spielen. Ja, das wird man auch nicht zu Hause davon, so nicht machen würde. Ja. Ne? Genau. Ja, mir geht's genauso. Also ich höre eigentlich einmal die Woche höre ich Punkrock und nehme ich in der Sendung und sonst höre ich halt mal so kurz rein. Aber meistens ist man doch so abgelenkt, wie halt wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer von irgendwelchen es gibt ja so viel Auswahl an Prokrastinationsmöglichkeiten. Das musst du jetzt erklären, das Wort. Das ist, wie man sich ablenkt, ne? Irgendwie, da hat man dann irgendwie ein Computerspiel oder sonst irgendwas, ne? Oder man hört irgendwie einen Podcast von irgendjemand anders oder sowas, ne? Ja. Also ich... Wenn ich unterwegs bin und ich höre ja eigentlich grundsätzlich immer auf dem Fahrrad oder in der Bahn höre ich ja irgendwie was, habe ich irgendwas auf den Ohren. Ja. Oder wenn ich einkaufen gehe, ne? Immer. Und meistens sind es Podcasts. Also irgendwelche anderen Leute sprechen dann, ne? Mir irgendwas erzählen. Also wenn Leute sprechen, geht mir das immer total auf den Sack irgendwie, weil es meistens irgendwie Bullshit und Es kommt drauf an. Manche haben was zu sagen, manche weniger. Ja, manche weniger. Manche weniger, ja. Sollen wir noch ein bisschen sprechen? Nee, wir können auch weitermachen mit Musik. Was könnte man jetzt spielen? Wünscht ihr was? Also von dieser Liste hier. Was 2015 erschienen ist. Mach doch mal von Euro, das ist kein Camping. Kann man erstmal denkt, was für ein stumpfer Text irgendwie, aber man muss sich mal da ein paar Gedanken dazu machen. Vielleicht ist er doch politischer, als man denkt. Die haben ja irgendwie sogar in Köln gespielt, in irgendeinem komischen Laden. Ich war noch nie in meinem Leben im Roxy drin. Das ist so ein Laden am Rudolfplatz, den es schon sehr, sehr lange, glaube ich, gibt. Und, so eine Abschlepperbar oder was, ne? War es, glaube ich, früher irgendwie mal. Irgendwie, aber da hat sich wohl irgendwas verändert oder so. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass ich da nochmal hinkommen werde, aber echt sehr, sehr eigenartig, dass die da gespielt haben. Und auch keine Werbung gemacht haben. Also wahrscheinlich waren schon Leute da, aber irgendwie nicht so das typische Punkrock-Publikum. Ja, das ist kein Camping. Von ihrer nagelneuen Platte, also von der Platte, die dieses Jahr erschienen ist, Meteoriten der großen Idee. Mutter ohne Schuhe, Ja, das ist kein Camping. Also zu Euro, das ist eine Band aus Düsseldorf, die gibt es eigentlich auch schon länger. Und was cool ist, die haben zum neuen Album, zu jedem Stück haben die ein Video produzieren lassen. Und zwar nicht, haben die es nicht selber gemacht, sondern irgendwelche befreundeten und bekannten Bands. Muss man mal irgendwie auf die Seite gehen und so, ist echt cool geworden. Also die unterschiedlichsten Bands haben denen dann quasi ein Video geschenkt. Irgendwie da zu, weiß zu ich Musik. Ja gar nichts davon. Aber wirklich, das ist also bestimmt, keine Ahnung, 8 bis 10 Bands oder so, die sich da wirklich die Mühe gemacht haben, da ein Video zu produzieren. Und die haben das so getan, als wären sie die Band oder wie? Ja, irgendwie. Die tauchen dann wirklich auf. Das erinnert mich an die Nerven. Die haben auch ein Video gemacht und da stehen dann aber nicht die Nerven da, sondern Tokotronic. Oh, damit also, werden die wahrscheinlich dann noch bekannter und erfolgreicher. Ja, die Nerven sind ja jetzt sowieso, also das ist ja eine junge Band aus Stuttgart und die sind ja durch die Decke geschossen, weil sie da ein paar Leute kennen in irgendwelchen altehrwürdigen Zeitungen, die ständig irgendwie in ihren da in ihrem Kulturfeuilleton da irgendwas schreiben über die. Und die werden ja tierisch gehypt. Also sie wissen die, gar nichts die davon. Nerven, ne? Ja, die Nerven, irgendjemand meinte mal, dass es mir gut gefallen würde, aber ich kann mit den Nerven gar nichts anfangen. Die habe ich gesehen, so. Die meinten, vor An und Dune mal in Dings im Club Scheiße haben die gespielt. Ja, weiß ich, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann die sind wirklich also knuffig und da kann man nichts sagen, aber die werden halt wirklich von vorne bis hinten gehypt als der neue Scheiß. Da können die nichts dafür, ist natürlich gut fürs Geschäft. Hatte der Roger und von den Spermbirds nicht irgendeine Band, die irgendwie Nerven hieß? Oder verwechselt sich da irgendwas? Das kann gut sein, dass viele irgendwie mal so hießen. Oder war es vielleicht nur eine Band, die genervt hat? Es gibt auch viele Bands, die nerven. Aber auf jeden Fall, das Video fand ich auch ganz witzig, weil halt dann halt nicht die Nerven auf der Bühne stehen, sondern halt, wenn man es weiß, dann Tokotronic. Ja, wer weiß, wer das jetzt zuerst produziert hat, aber also das fand ich von Euro echt sehr originell. Das sind wirklich eine Menge Bands und dass das irgendwie geklappt hat, großartig. Und eigentlich muss man sich das Album dann gar nicht kaufen. Ich habe es mir zwar gekauft, aber kann man sich wirklich die ganzen Videos auch im Internet irgendwie anschauen. Lohnt sich. Ja. Das mache ich doch mal. Ja? Gucke ich mir doch mal nachher mal an. Das ist, ein guter, das ist zum Beispiel Prokrastination. Wenn ich mich da einfach durch die ganzen Videos klicke und es mir anschaue. Ja, sowas mache ich tatsächlich und auch häufiger. Eigentlich müsste ich was anderes machen. Eigentlich müsste ich irgendwie den Müll runterbringen oder mir die Fußnägel schneiden. Aber nein. Aber ich schaue dann wieder irgendwie auf YouTube irgendwelche. Glaube ich auch, wenn du heute erfolgreich haben willst oder Leute erreichen willst, dann musst du auch wirklich zu deiner Musik irgendwie ein Video produzieren oder irgendwas machen. Mhm. Ja, genauso ist es ja auch hier mit der Show, ne? Also die letzte Show zum Beispiel, ne? Also du hast ja nicht gehört, brauchst du ja auch gar nicht anhören. Ich habe schon von mehreren Seiten erzählt bekommen, die war total langweilig. Der Emre hat mir erzählt, er hat sich total drauf gefreut auf den Chris Scholz und hat auch gemeint, die war total langweilig. Aber ihm ist dann eingefallen, dass in seiner Jugendzeit hat er immer eine Radiosendung gehört in Istanbul. Und das waren so zwei Typen, die waren total abgefuckt. Lief immer Freitagabends. Das waren so zwei Typen, die haben dann die ganze Zeit irgendwie, waren total abgefuckt, gelangweilt und haben die ganze Zeit gesagt, wie viel ist es denn? Wie lange müssen wir noch? Gehen wir nach ein Bier trinken? Ja, lass uns ein Bier trinken gehen. Wir haben keinen Bock mehr. Und so ging das jeden Freitag, haben die so eine Sendung abgeliefert im Lokalradio. Und das kam an? Und es kam tierisch an, weil zumindest die halt. Bei Emre, ja, oder? Weil die halt, hat's gehört. Ja, weil die halt irgendwie, weil die halt so eine Anti-Stimmung, weil normalerweise im Radio, da wird die immer, den Leuten irgendwie vorgegaukelt, alles ist fit, alles ist toll, die besten Songs der 80er, 90er und was ich, keine Ahnung. Ich bin gut drauf. Ja, ich bin gut drauf. Hey, yeah, ja, sind gut drauf. Hey. Sitz hier bei dir, warm. Mir ging es ja dann auch so, immer so wieder, auch wenn ich selber irgendwie merke, gerade wenn ich, die letzte Sendung hat mich so ziemlich runtergezogen, irgendwie auch, ich war auch, im Vorfeld war ich auch ziemlich am Arsch, körperlich und konnte auch irgendwie nimmer und wollte eigentlich auch gar nicht, aber man macht es ja einfach so aus Reflex, macht man jeden Montag Sendung seit 15 Jahren und da muss man halt durch, ne? Manchmal wird man dann fit in dem Moment, wenn das Mikro offen ist, manchmal hat man dann so einen Gast neben sich, wo dann irgendwie man so denkt, so, ja, jetzt könnte man zusammen irgendein Video gucken, ne? Und uns einfach anschweigen. Also gerade Männer können ja sehr gut miteinander schweigen. Letztes Jahr saßen wir hier mit dem Nils, der hat voll genervt und heute ist er nicht da. Was wollen wir denn mehr irgendwie? Da sind wir mal endlich hier unter uns. Ja, endlich mal Männer unter uns. Männer unter sich. So was. Ich würde sagen, wir machen musikalisch weiter an dieser Stelle. mit Illegale Farben. Das ist auch eine Band, die spiele ich jetzt, weil ich sie vielleicht auch mal gerne hier in der Sendung hätte. Die kommen nämlich aus Köln, glaube ich. Der, weiß ich gar nicht genau. Der Bassist, der hat auch bei Bazooka Zirkus mitgespielt. Und das ist auch so eine so Erwachsenen-Punkrock, sage ich mal, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob das ist noch so unter Punkrock läuft. Ich habe die letztens im A-Theater gesehen, da war dieses Festival Salz und Brot oder Brot und Salz. Ja, wie war das? Da haben die auch gespielt. Ja. Ja, da ist übrigens auch der Jürgen extra aus Hamburg gekommen, irgendwie, um die Band zu sehen. Das ist der Chef von Rookie Records. Und, der ja, auch hier also, oft in der Sendung war. Genau, kennt man da als treuer Pogo-Radiohörer. Ja, ich finde die Band wirklich gut, die kam auch gut an. Ich habe die aber irgendwann mal im Club Scheiße gesehen, da fand ich die in dem Umfeld irgendwie wesentlich besser und haben mir irgendwie viel besser gefallen. Und jetzt gerade, als ich jetzt dieses Stück genommen angehört habe, oder wir haben ja vorhin schon mal reingehört, ist echt ganz cool irgendwie, aber man musste, glaube ich, wirklich in der richtigen Umgebung erleben. Ja. Und das Festival war jetzt gar nicht so schlecht. Das Festival war irgendwie sonntags, aber fing um 15 Uhr an oder sowas. Ja, ne? Ja, das war genau, ging schon am Nachmittag irgendwie los. Was heißt irgendwie Matinee oder sowas, ne? Ja, ich kann kein Französisch. Ja, ja, und da haben ja wirklich gute Bands gespielt, also so bekannte Bands, also Bands, wo halt, wo mal Leute kommen, ne? Genau, Love A habe ich auch gesehen, die fand ich doch ganz gut. Da könnten wir nachher auch noch ein Stück spielen, die haben ja auch dieses Jahr auch eine Platte rausgebracht, Jagd und Hund, die könnten wir nachher mal spielen. Was waren da noch? Kampfsport und weiß ich nicht. Ja, also Bands, wo halt Leute ziehen. Haben da Sonntagmittags. Wie heißt es von Frau Potz, Adam Angst oder so? Ja, die haben Angst, abgesagt. Ja. Der Typ war irgendwie krank. Und eigentlich, die hätte ich mir gerne mal angeguckt. Hat Angst gehabt oder was? Ja, der hat scheinbar irgendwie Angst gehabt und ist dann besser zu Hause geblieben. Mhm. Weil auf die hätte ich mich echt gefreut, aber genau die haben irgendwie abgesagt. Und, also, es geht ja gar nicht irgendwie, dass Bands irgendwie absagen, weil sie krank sind. Hallo? Ja, der hat dann ein Foto gepostet. Da sah der echt, Gibt's? Ja, es gibt auch Medikamente. Man kann doch auch mit 40 Grad Fieber auf der Bühne stehen oder liegen. Ja, also wenn ich Musiker wäre, ich würde auch halbtot irgendwie auf die Bühne kraxen. Ja, ey, das ist doch erstmal richtig, kann man richtig gut in die Show einbauen, sowas. Die mögen halt ihre Fans nicht, ne? Ja. Ja. Keine Ahnung. Illegale Farben. Ja, Illegale Farben sind in dieser Stelle, an dieser Stelle herzlich eingeladen in diese Sendung. Klick, klick. Klick, klick. Na, jetzt. Illegale Farben. Ja, und wie fandest du? Also, Ich glaube, die Stücke sind wirklich gut von denen. Also es sind, ja, muss man ein paar Mal gehört haben und so. Und ja, wahrscheinlich. Die können beherrschen ihre Instrumente, wie wir schon festgestellt haben. Ne? Die können gute Songs schreiben, so ein bisschen so New Wave Touch oder so, ne? So ein bisschen so Retro. Ja, guck mal, ist halt nicht so voll in die Fresse. Der Hoshi, der hat ja geschrieben, der Chimpool Album, ne, Album Komplex erschien auch dieses Jahr mit dem Song Rope, einen Hit zu bieten, ne? Wir haben ja gerade eben noch das Chimpool Album rausgeschmissen. Aber also, einstimmig, ne? Irgendwie, Gott, es reicht illegale Farben, ne? Das reicht so irgendwie so, weil das Chimpool ist ja auch irgendwie so ein bisschen gediegener, ne? Das geht in die gleiche Richtung, ne? Ja, aber dann lieber sowas frisches. Nicht in die gleiche Richtung, kann man jetzt nicht vergleichen, ne? Aber ja, genau, das Song dauert 4,5 Minuten, ne? Also, Ja, Rüdi spielt nur alle Stücke, die unter 1,30 sind, ne? Ja. Ja, so ungefähr, ja. Also ich finde diesen Namen illegale Farben irgendwie etwas seltsam. Irgendwie muss ich immer an IG Farben denken. Aber dabei ist wahrscheinlich irgendwie eher so mit illegalen Farben LSD oder sowas gemeint, ne? Meinst du? LSD ist doch voll, also das gibt's ja gar nicht mehr richtig. Gibt's nicht mehr? Nee. Ich habe mal gehört, LSD, da braucht man, das ist keine Droge, die man da so irgendwie so, wie so irgend so ein Chemiestudent im Keller irgendwie zusammenbasteln kann. Da braucht man richtige Industrie. Also, ne? Und da hat damals irgendwie, haben sie da im großen Stil halt LSD irgendwann mal gemacht. Und dann war das auch irgendeine Zeit lang dann legal, weil es dann nicht verboten war. Und dann ist die Produktion irgendwann mal eingestellt worden und dann ist da eigentlich auch die Quelle versorgen. Und alles, was danach gab, das war irgendwie so gestreckter Schwachsinn halt, ne? Und wurde als LSD verkauft, ist aber gar kein LSD. Das ist dein Wissen aus Deutschlandradio, ne? Oder? Das ist mein Wissen aus irgendwelchen Kifferkreisen. Ah. Ja. Wo man da so irgendwie rumsitzt auf irgendwelchen Matratzen und in der Mitte steht die dreckige Bong. Ja. Da ziehe ich mein Wissen her. Ja, also LSD muss man nicht unbedingt ausprobiert haben, glaube ich. Doch, ich habe es mal ausprobiert als 16-Jähriger. Und als 16-Jähriger? Das war richtiges LSD, denke ich mal, so nach vom Gefühl her. Und es war wirklich eine Erfahrung, da war ich eine Erfahrung reicher auf jeden Fall, ne? Also aus wissenschaftlichen Gründen habe ich das auch dreimal ausprobiert, aber danach war auch gut. So. Nee, aber es ist halt keine Droge, die man jetzt so nimmt, so für mal so abends irgendwie so. Ne? Genau. Das muss man schon irgendwie auch Leute haben, die einen begleiten und auf einen aufpassen, weil das ist schon ein bisschen gefährlich. Also hier im 27. Stock würde ich es nicht machen. Kann gut sein, dass du denkst, du kannst fliegen und dann weiß ich nicht, wo das Fenster anfängt und wo es aufhört. Ja, aber der Weg dann irgendwie zum Fenster hin, das ist dann schon eine Weltreise für einen. Ne? Von daher würde ich mir da gar nicht so große Sorgen machen. Mhm. Ja, aber ich finde immer so furchtbar, wenn man halt nicht so weiß, wann das wieder aufhört. Irgendwie so, wenn du irgendwie sowas nimmst. Ja, und das am nächsten Morgen irgendwie dann noch irgendwie so diese Trip irgendwie weiter. Also das hat wirklich 8 Stunden irgendwie gedauert. Ja, das ist ja noch gut Phasen irgendwie. Und so. Es war halt auch wirklich anstrengend. Also es ist nicht... Ja, ja. Ne? Man kann halt nicht einfach so, einfach so ins Bett gehen und dann sagen, so jetzt penne ich so. Ne? Das ist also, da finde ich, so ein Biersuff ist dann schon was Angenehmeres. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, eigentlich ist Bier somit die beste Droge. Ja, auch Schnäpse sind scheiße eigentlich. Ja, irgendwie, ne? Wenn du direkt mit Schnäpsen so anfängst, dann geht es am nächsten Tag auch dreckig oder so. Wenn man wirklich nur bei Bier bleibt oder so, da kannst du echt einen schönen Abend haben und auch noch einen schönen Morgen irgendwie so. Also. Ach, heute habe ich gesehen, im Kölner Stadtanzeiger, da war ein Artikel drin, da wird sich wahrscheinlich der Udo, der liegt ja nicht im Grab, aber der wird sich wahrscheinlich auf sein Mischpult wälzen, weil er es ja total abgefuckt ist über die Typen, die das Kettenfett da kommerziell produzieren. Wo er ja behauptet, er hätte es irgendwie erfunden im Sonnenball. Echt? Das habe ich noch gar nicht gehört von ihm. Sonst erzählt er doch immer mehr alles. Aber oder irgendjemand halt irgendjemand im Sonic Ballroom hätte es erfunden. Jetzt kämen da irgendwie so Studenten an und würden so professionell kommerziell Kettenfett produzieren. Und heute war ein fetter Artikel im Kölner Stadtanzeiger drin über die Jungs, die das Kettenfett produzieren, im großen Stil halt, ne? So mit allem drum und dran. Und die erzählen, ja, da war ein Finne bei ihnen irgendwie auf Besuch und hat Salmiak-Schnaps mitgebracht. Und da haben sie sich gesagt, das machen wir doch auch. So also, wäre ihre Version Diskettenfetts entstanden. Ich wusste aber nicht im Sonic Ballroom also, dass geklaut. Das Sonic Ballroom für Kettenfett bekannt ist, das ist ja, glaube ich, international irgendwie geläufig, oder weiß jeder. Aber ich war mir nicht klar, dass das wirklich eine Erfindung von dem Hude oder vom Sonic Ballroom sein sollte oder so. Ja, da recherchiere ich mal. Ja, auf jeden Fall sprech mal den Udo auf morgen bei Pogo Radio Faktencheck oder kommerzielles Kettenfett an und dann kriegt er richtig kommt er richtig so in sein. Aber die Aufkleber sind mir auch schon aufgefallen, aber ich habe dann auch wirklich mal geguckt, weil ich das meinem Freund schenken wollte, wo man das bekommen kann. Das kriegst du aber normal im Handel nicht. Ich glaube, das verkaufen die dann nur irgendwie den Rest an Kneipen. Glaube ich, ne? Also Kettenfett kann man so im Laden nicht kaufen. Der Udo wird sein Anwalt auf dich hetzen, wenn du es kaufst. Würde ich auf jeden Fall nicht mehr angucken. Nein, ich trinke natürlich nicht nur das Scheißzeug aus dem Sonic Ballroom irgendwie, was man dann immer spendiert bekommt also und gar einfach, nicht haben will. Wer sich jetzt gerade fragt, was ist Kettenfett, das ist einfach irgendwie ein Schnaps, wo man irgendwelche Lakritz-Bonbons drin auflöst und fertig aus. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Schnaps. Ich glaube, der hat nur so 20% oder so, ne? Ja, dann machst du ein paar Lakritz-Bonbons rein und fertig. Er klebt aber nicht nur auf der Theke, sondern auch im Kopf. Also echt auch davon Finger lassen. Ist jetzt irgendwie wirklich total wichtig. Nicht das, was man braucht. Hier, der Hoshi hat schon gleich hier verlinkt, ne? Macht da schon Werbung. Ja, wir machen jetzt weiter mit Musik, würde ich mal sagen, ne? Love A wollten wir noch Love spielen, A. ne? Ein Gebet. Passt ja, ne? Nach Weihnachten? Weihnachten ist vorbei, ja. Kommt aber wieder, ne? Sind zu christlich. Kommt aber wieder. Nächstes Jahr. Aber das hat eine richtige Länge, ne? Das ist unter 3 Minuten und deshalb spielen wir es. Das ist schon verdammt lang. Jagd und Hund, habe ich auch gesehen beim Ox. Gibt es einen Haufen Redakteure, die diese Platte abfeiern. Ich habe es echt noch nicht verstanden. Ich habe ja auch diesen Jörg Mechenbier bei mir in der Sendung gehabt. Ist ein super Kerl. Das ist der Sänger von der Band? Genau. Also lasse ich nichts drauf kommen. Allerdings mit Love A konnte ich noch nie so richtig. Also sie sind ja zu so einer Zeit bekannt geworden, als die so mit Frau Potts irgendwie unterwegs waren oder so. Und dann so im Vergleich fand ich Frau Potts irgendwie immer besser. Aber. Ja, die kommt doch auch so aus der Pasco-Ecke, oder? Genau, ja. Love A haben wir uns, als sie am A-Theater waren, auch ein Stück von Pasco gecovert. Ja. Aber man hat das Gefühl, irgendwie so, die fahren immer so mit angezogener Handbremse irgendwie und so ein bisschen. So wie wir halt, ne? Lauter. Ja. So wie wir heute, aber auch nicht immer. Ja. Ja. Genau. Love A, spielen wir doch von ihrer nagelneuen Platte Jagd und Hund, die 2015 erschienen ist, mit dem Lied Ein Gebet. Ja, es war Love A. Ich denke mal für so einen Montagabend, beziehungsweise wenn es im Bermuda-Funk läuft, 23 Uhr, ab 23 Uhr mittwochs, dann ist das Lied auch gediegen für diese Uhrzeit. Das ist alles sehr gediegen bisher, ja. Irgendwie immer. Ja. Wir brauchen mal ein Lied, was auf die Fresse geht, ne? Ja, gibt's ja auch, ne? Zum Beispiel Flickfehler, ja. Ist auch dieses Jahr erschienen. Alarmstufe Eu heißt die Platte, die kommen aus Dortmund. Ja, also Name, Bandname auf jeden Fall sehr anspruchsvoll, Flickfehler. Ja, weiß man, wo es lang geht. Und ja, Deutschland, du Arschloch heißt das Lied. Dortmund kommen die Band her, Flickfehler. Ja, löst sich endlich auf. Ja, erfrischend, frech und spritzig. Ja, und ich denke auch, ein Klassiker, den man auch noch in 10 Jahren hören wird. Ja. Und in 20 Jahren wahrscheinlich auch noch. So schnell löst sich dieses Kackland nicht auf. Oh Mann. Ja, Jahr ist bald vorbei. Ein paar Tage haben wir noch, ne? Ja. Ja. Ja, oder halt nur noch einen Tag, glaube ich, ne? Wenn's ah ja, richtig. Morgen ist es soweit, ne? Morgen feiern wir. Ja. Ja, ihr, ich nicht. Ja, ich es muss auch Leute geben, die arbeiten, ne? Die, ja, genau. Ja. Ja. Was haben wir denn heute? Haben wir heute jetzt den 29. oder? Wir haben heute, also es kommt drauf an, also die Sendung wird aufgezeichnet, schon, ne? Aber machen wir nicht immer so viel mit Datum. Ja. So scheiße. Was ich nur sagen wollte, dass die Tage irgendwie auch Freiwild irgendwie in der Köln Arena spielen. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es hat mich echt erschrocken irgendwie, das Konzert ist ausverkauft. Mann, die spielen in der größten Halle hier. Nein, die spielen auf einer Bühne, habe ich gelesen. Es gibt anscheinend nicht nur diese große Halle, wo auch Madonna gespielt hat und Beyoncé und was ich alles und Rihanna, sondern es gibt anscheinend auch noch irgendwie so ein Kleineres Gebäude, oder? Nee, da stand irgendwie Bühne. Also ich denke mal, da gibt's, das Ding kann man wahrscheinlich irgendwie, besteht aus mehreren Bereichen, ich war da noch nie drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie genauso ausverkauft sein werden wie Madonna. Also ich habe nur mitbekommen, die machen jetzt irgendwie so eine Arena-Tour und spielen, glaube ich, auch noch in Berlin irgendwie einen Tag vorher oder später. Das habe ich über die Antifa-Seite irgendwie mitbekommen. Und wie heißt der? Mercedes-Benz Arena oder vorher irgendwie, auf jeden Fall auch ein Riesending irgendwie. Ja. Ist auch ausverkauft. Also keine Ahnung. Und ich komme, glaube ich, von überall her. Ja, übrigens, du hast freiwillig gesagt, du musst jetzt einen Schwedenkräuter trinken. Echt? Mann, kann ich nicht irgendwas anderes trinken? Oh. Aber ja gut, bei so einer scheiß Band habe ich das echt verdient irgendwie. Ja. Ne? Ja. Ah, fuck. Ja, während ich dir das lecker köstliche Getränk einschenke, ja. Das schmeckt wie, ja, wie es auch heißt, werde ich jetzt noch ein Lied spielen von der Band aus, ich glaube, die kommen aus Dresden oder aus Leipzig, irgendwie aus dem Osten auf jeden Fall, die Band Pisse. Die sagt dir nichts? Passt zum Thema. Die sagt dir nichts? Ja, natürlich. Pisse, Karies, Fickfinger. Man kackt sich in die Hose, Kackschlacht. Ich muss das jetzt mal recherchieren. Eigentlich wüsste ich es ja, aber ich bin ja irgendwie, ich habe jetzt echt so ein Ziebhirn. Ich kann mir so Sachen nicht merken. Wo so Bands herkommen. Kennst du nicht diesen Spruch, alles Kacke, außer Pisse? Aus Hoyerswerda kommen sie, genau, aus Hoyerswerda. Ist ja in den 90er Jahren ist der Name zum ersten Mal aufgetaucht, als da Asylantenheime gebrannt haben, oder ein Asylantenheim gebrannt hat. Da ist der Name, dieser komische Name, der irgendwie klingt, als wäre es gar nicht in Deutschland, sondern irgendwo in Sibirien. Hoyerswerda ist dieser Name aufgetaucht, da kommt diese Band her. Die Band namens Pisse. Was hast du jetzt rausgesucht? Keine Freundin? Keine Freundin. Ich kann auch ein anderes Lied aussuchen. Antwort als Fax. Kann ich auch machen. Du, das ist eine politische Sendung. Such mal. Ja, ja. Wie? Politische Sendung. Wenn ich dabei bin, ja, ja, politisch bleiben. Ja, klar. Ich bin aber politisch. Okay. Ja. Ich bin übrigens jetzt letztens, ich mache immer abends so, wenn ich so abends am Computer sitze, ne, und so mir einen Tee habe, dann komme ich auf die dollsten Ideen, ne? Was kommt jetzt? Ich bin dabei. Und bestimmt noch 30 Hörer oder so. Habe ich mir gedacht, ich bin ja Parteimitglied bei den Piraten, aber das schon seit Anfang an. Ne? Also gibt's ich die bin noch? Einer, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin ja einfach mal so irgendwie, als die angefangen haben, irgendwie habe ich gedacht, oh, da mache ich auch mit. So aus Spaß, ne? Also. Ne, muss ich einfach nur online so ein Formular ausfüllen, da kriegst du irgendwann einen Parteiausweis zugeschickt, bin ich irgendwie Parteimitglied 300 oder sowas. Ne? Also war die noch ziemlich neu. Scheißegal, ich zahle ja auch nicht, ist mir egal. Ist mir auch egal, was die jetzt machen. Und dann bin ich bei der Partei, weil es ging auch online irgendwie so, ne, ohne große Anstrengung. Zahle ich natürlich auch nichts, bin ich aber auch Parteimitglied. Und letztens bin ich auf der Seite von der Linken gewesen und da bin ich jetzt auch Parteimitglied. Also noch nicht, also die müssen mir das noch zuschicken, Parteiausweis. Da habe ich 3 Parteiausweise. Ich bin nur bei der AfD Mitglied. Nee, gibt es ja nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Nein, gibt es nicht mehr. Ich dachte, man ist ja lebenslänglich irgendwie. Ja, nee, da bin ich ja auch noch Mitglied, also von Anfang an. Aber egal. Das zählt aber nicht, weil die ist ja nicht mehr auf, die ist ja nicht mehr wählbar, die ist ja nicht mehr auf den, die tritt ja nirgendwo mal an. Also ist ja auch nicht mehr da. Okay. Ja? Ja, es geht verstanden. Ja nur um Parteien, die man irgendwo ankreuzen kann auf irgendwelchen Wahlzetteln. Kann man die Piraten irgendwo ankreuzen? Ich glaube auch nicht mehr. Okay. Also ich kann mich nicht dran entsinnen. Ja, wann haben wir wieder Wahlen? Nächstes Jahr? Es tut ja nicht weh, ne? Ja. Aber vielleicht mache ich weiter. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wieder einen Tee habe, im Computer sitze, dann trete ich bei der FDP ein oder so. Oh, Scheiß. Nein, dann komme ich nicht mehr in deine Sendung. Das geht nicht. Ja. Ja, das ist du planst die feindliche Übernahme. Der shocking Moment, ne? Ja. Nee, also ich meine, es ist die Parteien, die sagen zwar, wir wollen irgendwie einen Mitgliedsbeitrag, ne? Aber wenn du nicht bezahlst, dann kommen sie nicht mit dem Anwalt oder holen dann einen Gerichtsvollzieher oder schicken dir irgendwelche Mahnungen, sondern es geht ja hauptsächlich, dass die halt Parteimitglieder haben. Die hätten nur gern, dass man dann halt auch gern bezahlt, aber in erster Linie geht es halt um Mitglieder. Da hast du aber nichts von. Da habe ich natürlich nichts von, aber irgendwie ist es schon geil, irgendwie dich zum Beispiel zu schocken, wenn ich jetzt zum Beispiel einen FDP-Parteiausweis vorweisen würde oder einen CDU-Parteiausweis. Ich will in der Sicht echt würdest sofort aus dem Fenster springen wahrscheinlich. Ja, es ist schon der Spaß wert, oder? Ja. Ja. Obwohl du hast hier einen Spielplatz mit einem Sandkasten, ne? Oder könnte ich weich landen? Ich kann dir den mal zeigen. Oh. Ich habe den irgendwo in der Schublade. Warte mal. Das ist eine Radiosendung, das kann keiner sehen. Ja, das kann keiner sehen, aber ich habe ja auch eine Webcam. Ist ja egal, ich finde ihn gerade nicht. Aber da ist auch kein Bild dabei. Also ein Parteiausweis eigentlich ist immer nur cool, wenn man auch noch so ein Passbild drin hat. Ey, ich schäme mich schon für mein Jobticket von der KVB. Ich kann dir mein Bonusheft zeigen vom Zahnarzt. Ja. So, haben wir das jetzt gespielt, Pisse? Nee, haben wir nicht gespielt. War gut, ne? War echt krass. Ja, war super, ne? Lied, ja. Echt pfiffig. Nee, mach mal, mach mal. Mach mal, ja. Das waren Pisse. Er wäre jetzt der schöne Nils hier, der könnte was über Pisse erzählen. Ja, ich glaube, der hat mir mal empfohlen, irgendwie meinte, die wären wohl sehr angesagt. Ja, aber das ist doch schon wieder ein paar Monate her. Ja. Ja, interessiert sich 2016 wahrscheinlich niemand mehr dafür. Ich stecke mal wieder meine Parteiausweise in die Tasche. Ich sehe gerade, irgendwie Piratenpartei bin ich eingetreten, 1984, ne? Eintrittsdatum steht da auf dem unfälschbaren Parteiausweis. Hatte niemand gedacht, dass es die schon so lange gibt. Ja, ich auch nicht. Ja. Was machst du hier so noch so nebenbei, ne? Irgendwie Parteiausweise erstellen. Ja, ist mein Hobby. Ne? Ist mein Hobby. Genau. Ja. Also wer einen Parteiausweis braucht, für welche Partei auch immer, einfach mal bei Rüdi melden. Mhm. Sollen wir mit Musik weitermachen? Alles, was dieses Jahr rausgekommen ist. Meine Lieblingsband ist jetzt blöd gesagt, aber Loaded zum Beispiel haben auch ein Lied rausgebracht dieses Jahr. Das heißt Can't Stop, Won't Stop. Die sind halt auch meine Lieblingsband, weil ich halt auch die Musiker kenne und so. Ne? Und dann kommen die woher aus? Aus Mannheim natürlich. Mannheim, ne? Ja, sicher, ja. Ja, das ist ja, Blut ist dicker als Wasser und so weiter, ne? Ja. Ja, da muss ich natürlich auch Loaded gut finden und ich finde es ja nicht nur deshalb gut, weil ich sie kenne und weil wir uns schon so lange kennen, sondern weil die Band halt auch wirklich sehr gut ist. Eine sehr gute Band, kann ich nur empfehlen. Ja, dann hören wir jetzt mal Loaded. Ja. Giving me the run around. I got a short time to live, a long time in the ground. Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Pressure drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? The black heart does not beat alone. And I'm the streets too. I've never been more at home. Sometimes I get those inner city blues. It's all sirens and thunder and the promise of heavy dues. Press and drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Press and drop, punk rock, swinging like a bike lock, can't stop, won't stop. Are you ready, ready? Das waren Loaded. Und der Nils ist auf dem Klo. Naja. Dann lass mal sitzen. Vielleicht hat er ja ein größeres Geschäft vor. Ich würde mal sagen, jetzt, wenn er nicht da ist, werde ich jetzt einfach selber mal was spielen hier. Nämlich eine Band aus Kiel. Die heißen Rich Kids Dress Up. Was gibt es denen noch zu sagen? Ja, außer, dass sie aus Kiel kommen und das ist Album. Es war ein Demo. 2015 erschienen ist. Das Lied heißt Turpentine oder Turpentine. Keine Ahnung, wie man sowas ausspricht. Thank you. grunt. Annihilation. This is my hate, man. Santa Rocha, the two kids. Get me top and die. Rich Kids Dress Up heißt die Band. Kann ich bisher noch nicht. Ja, ich ist ja auch zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, was die, wie die in meine Playlist kommen, aber die klingen gut. Haben die nur ein Demo rausgebracht? Oder ist ja, das, steht da, ne? Ja. Soweit meine Information. Ja, Kiel ist ja auch irgendwie weit weg. Warst du schon mal in Kiel? Nee. Nee? Oder? Ich weiß es nicht. So, du hast jetzt hier beim Pissen eine Liste gefunden, ne? Genau, die habe ich nie erstellt beim Pissen. Ja. Also im letzten Jahr haben wir auch immer verlesen, alles verstorben ist. Ja. Du musst jetzt irgendeine Hintergrundmusik, eine traurige Hintergrundmusik spielen und wir verlesen dann die Namen der Toten. Ja, ich kann mir eine Gitarre auspacken und kann da irgendwie so ein... Ja, dann hol mal. Nee, mache ich jetzt nicht. Okay, also wir verlesen jetzt die Namen der Menschen, die dieses Jahr von uns gegangen sind. Es sind wieder irgendwie erstaunlicherweise viel mehr Männer wieder als Frauen. Ja. Ja, Helmut Schmidt. Ja, weiter. Ich dachte, wir machen jetzt abwechselnd. Helmut Schmidt, Günter Schabowski. Kennt man ja von Schmidt-Spielen, ne? Genau. Günter Schabowski, ja. Ja, Helmut Karasek. Alice Kaut, das ist die von Pumuckl, ne? Die Erfinderin von Pumuckl. Ach, das ist eine Frau? Ich habe immer gedacht, das wäre ein Typ. Vielleicht ist es auch ein Typ. Alice Kaut? Weiß ich nicht. Ja. Wes Craven, nee, ist sicherlich eine Frau. Wes Craven ist ein Mann, das ist der Erfinder von Nightmare on Elm Street von Freddy Krueger und Scream. Gerhard Meyer-Vorfelder. Das ist der Sugar Daddy von Lena Meyer-Landrut, oder? Genau, ja. Ja. Michael Douglas, der hatte diese Parfümerie, ne? Douglas kam in Find Out. Harry Rowold. Das ist der mit dem. Der andere. Rowold Verlag, ne? Ja, genau. Der ist wirklich. Nebenbei auch den Obdachlosen bei der Lindenstraße gespielt, ja, ne? Genau. Ja. Pierre Brice, das ist, glaube ich, ein Käse, ne? Ja. Dann B.B. King. Das ist der von Burger King. Genau. Der Erfinder von Burger King, B.B. King. Karl Moik, glaube ich, bekannter Drogendealer. Richard von Weizsäcker. Ja, sag mal was, ja. Irgendwas, glaube ich. Ja, der war irgendwie, glaube ich, bei der ne? SS oder sowas, ne? Das kann. Nee, das verwechselst du mit Günter Grass. Das ist, glaube ich, die letzte Person. Der Richard von Weizsäcker war, glaube ich, auch bei der SS. Ja? Und Günter Grass auch. Dann waren die vielleicht Freunde irgendwie. Ja, wahrscheinlich, der, ja. SS-Jugend. Mhm. Ja, das war's. Das ja, der Hoshi hat mir da eine persönliche Frage an dich, ob du in Zollstock wohnst. Nee, stimmt nicht. Ich habe in Zollstock gearbeitet, aber ich wohne in Sülz. Ich auch eine Woche. Ja. Verdammte Zeit, ne? Ja, ja. Ja. Ja. Da war es Boys Day bei euch. Zollstock, echt ein beschissener Name für einen Stadtteil, ne? Ja, schon, ne? Ja, finde ich. Aber es gibt ja verschiedene Stadtteile in Köln, die beschissen klingen, ne? Das klingt eigentlich auch voll scheiße, ne? Porz, Bilk, Hürth. Bilderstöckchen. Bilderstöckchen, ja, zum Beispiel, auch ne? Furchtbar, ja. Ja, gibt's einiges. Nippes, ne? Also. Ja. Alles irgendwie komisch. Was ist eigentlich für ein Stadtteil hier? Wo sind wir hier? Ist das Neu-Ehrenfeld? Oder? Das Neu-Ehrenfeld. New-Ehrenfeld. Ah, schon mal gehört. Ja. Ja. Aber erst seit ich hergezogen bin, vorher war das Old-Ehrenfeld. Ja, wir machen weiter musikalisch. Wir haben immer viel Zeit. Hürth ist nicht mehr in Köln. Nicht mehr Köln, ja. Da hat der Hoshi recht. Ja, aber. Hast du gesagt, oder? Gibt es ja Efferen zum Beispiel. Oder was kommt denn vor? Hürth-Efferen, das ist ein Stadtteil von Hürth, ne? Ja, ja, stimmt, ja. Das ist nach der Autobahn, ne? Ja, da habe ich auch mal gearbeitet. Ja. Verdammt. Da habe ich auch mal gearbeitet. Wollte ich auch nie arbeiten. Ja, ich wollte auch nie arbeiten. Ja, so ist es. Ja, ich habe Ende der Woche noch frei und du armer Kerl, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben, damit du schlechte Laune bekommst. Ja, die habe ich eh schon, ne? ist ja bei mir so. Ist ja nicht nur so irgendwie Shows, sondern ist echt Rüdi, authentisch. Magst du jetzt in der Liste? Ja, wir machen jetzt irgendwas Schönes. Aber ja. Warte mal, bevor du. Ach, ja. Ich wusste nicht, was du jetzt spielen willst. Ja, ich dachte, weiß auch nicht, was du spielen willst. Bevor du das nächste Lied spielst, machst du vielleicht. Was machst du denn? Die 21. Die 21. Fucking Angry. Atomstrom? Genau. Das kennt zwar jeder, oder aber das ist off. Echt ein Hit. Ja? Nee, ich dachte, Atomstrom, okay. Das ist echt. Okay, dann Fucking Angry, eine und Band aus Bonn. Die sollten mal hier hinkommen, zu Pogo. Ja, Radio, auf jeden ne? Fall, ja. Ich habe ja nette letztens, Leute, ja, mit denen war ich schon in der Straßenbahn und damit nochmal unterwegs, sehr lustige Sachen erlebt. Mit einem von denen habe ich auch irgendwie, haben wir es drüber gehabt, ob sie nicht Bock haben, herzukommen, aber jo. Ich bin ja halt auch so einer, der halt auch nicht so unbedingt irgendwie so einfach mal so nach Bonn fährt, ne? Ja, also ich fahre nur nach Bonn runter, wenn die mal wieder einen neuen Punk-Sampler rausgebracht haben. Ja. Beethovens Rache, Schande. Teil 9, ja. Atomstrom heißt das Lied von ihrer Nagel, von ihrer Platte, die dieses Jahr rauskam, Dancing in the Streets. Wo kam das eigentlich raus? Kam das bei Rilrek raus oder sowas, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja. Ne? Ja, Freibier im Chat sagt, Richard von Weizsäcker war nicht in der SS, ja, aber er war in der Dings in der Wehrmacht. So halb. Ne? So. Die Sendung ist bald vorbei. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns jetzt schon an dieser Stelle. Ja? Ja. Darf ich mir noch einen letzten Song wünschen? Natürlich. Also ich bin ja großer Fan von Tiptop. Ich wusste gar nicht, dass sie schon was veröffentlicht haben. Und da sehe ich gerade auf der Playlist, dass sie dieses Jahr auch was veröffentlicht haben. Ja, der Udo hat ja auch das abgemischt, ne? Irgendwie. Die haben das irgendwie live eingespielt in einem leeren Sonic Ballroom. Und wer morgen noch nichts vorhat, der sollte in den Sonic Ballroom gehen. Da spielen die nämlich Tiptop. Ja, nee, zusammen. Die Sendung wird ja aufgezeichnet hier. Das ist ja zwar live. Morgen aber Silvester, ne? Ach so, ja. Ja, und okay. Silvester spielen die im Sonic Ballroom zusammen in Köln, mit Some Glues, eine Ramones Coverband. Und das wird, glaube ich, ein richtig geiles Silvester dieses Jahr. Ja, für dich, für mich nicht. Ja, aber du kannst dir jetzt immerhin schon mal von Konserve anhören. Das ist doch, geht doch schon so ein bisschen in die Richtung, wenn du noch dabei Bier trinkst. Ja. Wir feiern vor. Ich werde von dir träumen. Ja. Ja, das war die letzte Sendung. Mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Manchmal denke ich mal, warum machst du das überhaupt, ne? Aber dann mache ich ja trotzdem weiter, weil nichts Besseres kommt. deshalb gibt es die Sendung schon so lange. Melancholisch? Genau. Am Ende des Jahres darf ein bisschen melancholisch werden, auch in der Ende dieser Sendung. Ne? Der schöne Nils hat heute leider gefehlt, mit Abwesenheit geglänzt. Ja, wir haben den hier gekettet, festgekettet hier an der Heizung in der Ecke. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Naja, nur symbolisch oder in unseren Gedanken. Martin Seliger, der ist an der. Wer ist denn der Typ da hinten in der Ecke? Keine Ahnung. Das geht dich nichts an. Der muss nachher noch dran glauben. Was hast du jetzt gewünscht? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, Rüdi, also nicht nur 2016, sondern du musst noch mindestens bis 2020 durchhalten. Alle lieben Rüdi. Das weißt du. Alle heißt du, oder was? Ich auch, ja. Ich bin auch einer von allen. Ja, dann macht mal so, um eure Liebe zu beweisen da draußen. Wenn ihr auf Facebook seid, dann macht ihr so einen Daumen hoch oder so ein Herzchen oder was ist das? Was ist das? Daumen hoch, ne? Herzchen ist bei Twitter. Gibt es nämlich auch Pogo Radio. Ja, oder so spitze Klammer auf und eine 3. Das funktioniert, glaube ich, auch, ne? Ja, irgendwas. Ja, wenn das heute nicht der 30.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und viel Spaß bei der nachfolgenden Sendung. Und viel Spaß mit dem Lied von Tiptop. Wir wissen nicht, was wir spielen, heißt das Lied. Tschüss, macht's gut. Komm, sag doch noch was. Ich soll auch noch was sagen. Ja. Tschüss. Sonst hast du mich jedes Mal immer abgewürgt. Und jetzt das erste Mal, dass ich am Ende noch was sagen darf. Ja, ich würg dich jetzt ab. Tschüss. Tschüss.